Sunshine Live. Wir sind unter euch. Pick up. Ja, der Verkehr kam zu spät aus dem Drucker und da konnte ich das nicht mehr so ganz abgleichen. Gut. Doppelt gemoppelt hält besser. Herzlich willkommen zu Pickup-Ausgabe 17. September mit dem Onkel Warmduscher. Nächsten zwei Stunden wieder der Hardtrance Club, Hardstyle, Techno und Techtrance at its best. Los geht's mit einer neuen Nummer aus Holland, RBA, Dale Walker im Tommy Puls Remix. Viel Spaß! fresh beat for you. Pickup, der Hartmanns Club. Jeden Mittwoch gibt's das von 22 bis 24 Uhr mit dem Onkel Warmduscher. Das war das Hardventure Anthem von BVR. Mehr steht nicht drauf auf der Platte. Ne? Richtig gut, richtig klasse. Wir gehen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Und dann habe ich eine kleine Premiere für euch. Ja? Bis gleich. Sunshine Life. Wir sind unter euch. Ganz genau, wir sind unter euch. So, ich hab's euch versprochen und da ist auch die Premiere. Schönen guten Abend, Alex. Hi, hallo. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich hab mir gedacht, schau mal schnell rein bei dir. Ja, du hast uns was mitgebracht. Ja, genau, was Neues, direkt frisch gebacken aus dem Studio. Ja. Um es kurz zu erklären, der Alex Adam produziert auch mit unserem guten Herrn Overdog. Das Projekt Overdog gab's auf meinem Label, Fakten 03 war das. Sehr gut gelaufene Nummer, jetzt ist eine neue Produktion da von euch beiden. Ja. Die Adam Blunt bei Überdruck. Ja, auch die zweite schon, ne? Ja, ist die zweite, genau. Mhm. Die erste war ja die Basscore, die hast du ja auch immer schön gespielt. Ja, so muss das sein. Kam auch sehr gut an, also ich denke mal, der Nachfolger, der ist mindestens genauso gut. Mhm. Sind da auch wieder so schöne Vocals drin vom Steffen? Ja, genau, tief wie immer. Aha. Also hört schon wirklich, wir hören ja gleich mal rein, denke ich, ne? Wir hören gleich rein, ja. Mhm. Gibt sonst irgendwas Neues? Ja, gut, Matt Norbit hast du letzte Woche gespielt. Vor zwei Wochen gespielt, ja. Genau. Mhm. Gut, das läuft jetzt schon langsam zu Ende, würde ich mal sagen. Deswegen haben wir ja schon das neue Produkt. Und was haben wir noch? Auf Fakten haben wir ja was Neues. Ne? Genau, neue Produktion, Fakten ja, 07. Genau, mhm. Da hören wir aber, das dauert noch ein bisschen. Ja, ne? Das dauert noch. Und erstmal die Sets jetzt von Bremskörperrechten, genau, Jungs. Und dann kommt deine. Jo. Aber ich kann euch sagen, guter Stoff. Jo. Sind wir so gewöhnt. Alex, sag's an. Okay, das ist die Adam Blunt. Ready to... Sag's ruhig, wir sind hier über 18. Ja, dürft ihr das? Oder müssen wir es auspiepsen? Ah, sag's, komm. Okay, ready to fuck. Ready to fuck. Ja. Auf Überdruck beim Herrn Nordruf. Aus, vor zwei Wochen habe ich die Adresse nicht gewusst, aus Güber. Kommt da. Güber. Aus Güber. Ja, bei Hannover ist das, ja, genau. Ja. Ach so. Aber der Ort, der ist schon, ja, ich war auch schon mal da, davon abgesehen. Das ist wirklich so ein kleines Kaff. Ja, das ist ein richtiges Bauerndorf. Ja. Wie heißt so schön? Die Bauern haben die Texte kaputt. Sunshine Life. Wir sind unter euch. Pick up. We'll be right back. Um 2:30. Wo ist es denn schon wieder? Genau, A6, Mannheim Richtung Heilbronn, zwischen Ausfahrt Bad Rappenau und Ausfahrt Heilbronn. Unter Eisesheim eine Baustelle, hier haben wir 8 Kilometer Stau. Und neu hinzugekommen, die A81, Heilbronn Richtung Stuttgart, zwischen Ausfahrt Ludwigsburg Süd und Ausfahrt Stuttgart-Zuchenhausen. Ein Unfall. 2 Kilometer stockender Verkehr aus Bayern und Hessen. Legen uns keine Meldung vor. Yeah. Weiter geht's mit dem Hardtrance Club. Techno, Hardstyle, Techtrance at its best. Jeden Mittwoch von 22 bis 24 Uhr mit dem Bamboo Show. Und nur bei Sunshine. Wow, so.

job, but someone's got to do it. Get down! Adventure. 23 Uhr haben wir's. Kurz die Lage on the street. Stop and go. Sunshine Life Stauschau. Die A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Ausfahrt Bad Rappenau und Ausfahrt Heilbronn. Und da ist sein immer noch diese Baustelle. 8 Kilometer Stau. Die A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Offenbach und Hanau. Gefahr durch einen Ausbruch auf der Fahrbahn. Der ist bestimmt von der Diana, der Ausbruch. Bin ich gemein. Und Frankfurt, Darmstadt, A5. In der Ausfahrt bei der Stadt steht ein defektes Auto. Ihr Leute, Leute, Leute. Ja. Das war's vom Verkehr. Where everything has begun. The adventure of a lifetime has begun. Ich bin gemein. Everybody comes together. Tut mir leid. Hard venture. We'll be right back. We'll be right back. alles unterläuft, ist Rimini Peter und DJ Lang mit The Ghost. Und Peter. Stickrig Horns. Cooles Label aus Italien. Check it out. Hat das nochmal gesagt. Wollte mich nochmal bedanken für die rege Teilnahme letzten Freitag im Kinky Palace an meiner Geburtstagsparty. Vielen, vielen Dank. Wir haben schön gefeiert bis um 5 Uhr. Yes, und in 3 Wochen ist das, glaube ich, setzen wir noch einen drauf, und zwar im Sachsen-Center. Ja, ja, im Sachsen-Center in Stolberg. Ich mache immer 2 Partys, eine hier, eine da. Ja, damit die Leute nicht so weit fahren müssen. Ja. Na, genaue Infos gibt's da nächste Woche. Gibt's auch ein paar Karten zu gewinnen. Könnt ihr euch schon mal vormerken. 2. Oktober ist der Tag vor der deutschen Einheit. Yeah. Gut, kurz was für die Kass. Kommt jetzt gleich und dann ein neues Label. Tja, was soll ich dazu sagen? Nennt sich Fette Bässe Records? Ja, ja. Von Sam Punk ist das, glaube ich. Jedenfalls hat er die erste Platte gemacht davon. Sam Punk, Presence Sound Dicks mit Who's in the House? Ja. Frage ich mich nur, wer im Haus ist. Oder aus dem Haus. Klär mal alles noch. Ja, aber erstmal ein bisschen was für die Kast.